What's in the brain that ink me character? What's in the heart that a kiss me character? What's in the feet that makes them walk? What's in the eyes that makes them see? Where is fancy dress? And where anxiety? Was in der Angst, dass meine Gedanken lähmen? Was in den Worten, dass die Gefühle zähmen? Was in den Gefühlen, dass mein Handeln bestimmt? Was ist im Geist, dass mein Fleisch gefangen nimmt? Und was im Körper, dass meine Seele kettet? Was ist im Hirn, das es denken macht? Was im Herzen, das es fühlen macht? Was in den Nerven, das mir Freude schenkt? Was in einem Kuss, das er Liebe ausdrücken kann? Was in der Liebe, dass sie ein Universum umfasst? Was ist im Hirn, das Tinte darstellen kann? Was ist im Herzen, das ein Kuss ausdrücken kann? Was in den Füßen, das sie gehen macht? Was in den Augen, das sie sehen macht? Wo wird die Angst genährt? Und wo die Fantasie? Was in der Kindheit, das zum Leben erwacht? Was in meinem Leben, das in der Gesellschaft wächst? Was in der Gesellschaft, das zu mir kommt? Was ist in mir, das den Kosmos reflektiert? Was im Universum, das mir Freude schenkt? Und wo ist das Leben, das spiegelt mein Selbst?